Kapitel 24 Unfälle und Verletzungen. Der größte Teil dieses Buches besteht darin, die Realität dieses wunderbaren Evangeliums der Heilung aufzuzeigen. Dieser neue Bund in Christus macht uns unantastbar. Im letzten Kapitel haben wir uns angesehen, was Gott für diejenigen vorgesehen hat, die nicht in der Lage sind, selbst zu glauben, denn darum geht es in Jakobus 5. Ein Bereich, den wir bisher nicht speziell angesprochen haben, ist der Unfälle und Verletzungen. Warum ist das so wichtig? Weil ich weiß, dass es immer noch viele geben wird, die, selbst nachdem sie von dem wunderbaren Evangelium der Heilung gehört haben, sagen werden, und was ist, wenn Menschen verletzt werden, das möchte ich nun ansprechen. Kommen wir also zum wichtigsten und zugleich umstrittensten Teil, Unfälle passieren nicht einfach zufällig. Unfälle und Verletzungen passieren aus einem bestimmten Grund, wir haben uns nicht vom Heiligen Geist leiten lassen. Bei jedem Christ, der in einen Unfall verwickelt war, ganz gleich, um welchen Unfall es sich handelt, oder der irgendeine Art von Verletzung erlitten hat, ist das immer, und das meine ich ausdrücklich, das Ergebnis davon, dass er sich nicht vom Heiligen Geist leiten ließ. Ich weiß, das ist eine starke Aussage, aber Fakten sind Fakten, denn die Schrift ist die Schrift. Um diese Wahrheit zu beweisen, möchte ich zunächst einen Blick auf Psalm 91 werfen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen, und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt, Psalm 91, 9-12. In diesen Versen gibt Gott uns die Verheißung, dass denen, die ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen, kein Leid widerfahren wird bis dahin, dass sie sich nicht einmal den Fuß an einem Stein verletzen bzw. den Zeh anstoßen. Das ist ein Versprechen, unantastbar zu sein. Denke einmal darüber nach. Gott verspricht nicht nur, dass du nicht krank wirst, sondern auch, dass du keine Verletzungen erleidest. Ich weiß, das hört sich verrückt an, und wenn wir keine Bibelstelle dafür hätten, würde es absolut unmöglich klingen. Wie ist das möglich? Indem wir auf ihn vertrauen, das heißt, wir hören auf ihn, was wir tun und wohin wir gehen sollen. Wenn wir das tun, sind unsere Engel in der Lage, uns vor dem Bösen zu schützen. Wir sehen, dass dies im Neuen Testament mit der Verheißung des Heiligen Geistes weitergeführt wird. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, Johannes 14, 26. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch führen mit der reinen Wahrheit. Er wird nichts von sich aus sagen, sondern was er hören wird, wird er sagen, und das Kommende wird er euch mitteilen, Johannes 16, 13. Der Heilige Geist wurde uns gegeben, um uns im Leben zu helfen und zu leiten. Eine seiner Aufgaben ist es, uns bei unseren täglichen Aktivitäten zu begleiten. In Johannes 16, 13 ist das Wort führen das griechische Wort hodego, was so viel bedeutet wie einer, der ein Reiseleiter ist, einer, der den Weg führt. Der Heilige Geist ist wie unser Reiseleiter im Leben. Wohin wir gehen, ist er bereits gewesen. Er weiß, wo es lang geht, wo es gut ist und wo nicht, und wenn wir ihm folgen, kann es sein, dass wir von Gefahren umgeben sind, aber wir werden sie unbeschadet überstehen. Der Heilige Geist wird uns helfen, immer die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das gilt für Beziehungen, Geschäfte, den Dienst, die Finanzen und ja, sogar für Unfälle. Wenn wir auf ihn hören, werden wir nie einen Unfall haben oder uns verletzen. Weißt du, warum? Weil er uns warnen und sagen würde, geh nicht dorthin, oder, warte 5 Minuten, bevor du zur Arbeit gehst, oder, verschiebe das Treffen auf morgen, oder, tritt nicht dorthin, der Heilige Geist kennt das Ende vom Anfang und er will dich beschützen. Ich werde nie einen Unfall vergessen, der sich ereignete, als ich 25 Jahre alt und in meinem 2. Jahr an der Bibelschule war. Ich arbeitete in der Obdachlosenunterkunft von Talsaka und die während der Nachtschicht und ging dann jeden Wochentag zur Schule. Eines Abends, als ich bei der Arbeit war, hatte ich das starke Gefühl, dass ich die Arbeit verlassen und nach Hause gehen sollte. Ich hatte jede Menge Urlaubstage angesammelt, die ich nehmen konnte, also ging ich zu meinem Kollegen und fragte ihn, ob es ihm etwas ausmachen würde, wenn ich früher gehen würde. Er fragte mich, ob es mir etwas ausmachen würde, bis 6 Uhr morgens zu bleiben, damit ich ihm helfen könne, das Frühstück für alle Bewohner zuzubereiten, da in dieser Nacht sehr viele Leute da waren. Ich entschied mich gegen mein inneres Zeugnis und beschloss zu bleiben. Ich wusste ja nicht, dass ein schlimmer Wintersturm im Anmarsch war. In der Zeit von 3 bis 5 Uhr morgens waren die Straßen mit Eis gefroren und dann mit Schnee bedeckt. Als ich um 7 Uhr morgens von der Arbeit wegging, waren alle Autobahnen zugefroren. Auf dem Weg zu meiner Wohnung fuhr ich zunächst langsam und vorsichtig, ich wollte mich umziehen und dann zum Unterricht gehen. Etwa auf halbem Weg fuhr ich auf einer dreispurigen Überführung mit je einem Auto rechts und links von mir. Als ich oben auf der Überführung ankam, sah ich etwa 15 Meter vor mir ein liegen gebliebenes Auto. Der Fahrer des Wagens schaute auf seinen Reifen, dann sah er mich und die beiden anderen Autos auf sich zukommen. Er rannte los und sprang auf die Seite der Autobahn. Ich konnte mich nur festhalten, schrie Jesus, und prallte dann ins Heck seines Autos. Am Ende gab es einen Totalschaden an meinem und seinem Auto. Der Airbag in meinem Auto wurde ausgelöst und Glas flog mir ins Gesicht. Ich hatte so viel Pulver vom Airbag in den Augen, dass ich in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht werden musste, um sie ausspülen zu lassen. Am Ende wusste ich, dass es meine Schuld war, hätte ich auf die Warnung des Heiligen Geistes gehört, wäre ich weder körperlich verletzt worden, noch hätte ich mein Auto zu Schrott gefahren und einen finanziellen Verlust erlitten. Bei diesem Autounfall verletzte ich mir unter anderem die Hüfte und den Rücken. Mir war nicht bewusst, dass der Aufprall so heftig war, dass ich mein rechtes Bein stark angestoßen hatte und meine Hüfte nicht mehr richtig eingerenkt war. Das führte dazu, dass ich über mehrere Jahre hinweg so starke Rückenprobleme hatte und kaum noch längere Zeit stehen konnte, ohne starke Schmerzen zu haben. Nachdem ich eines Tages einen Chiropraktiker aufgesucht hatte, sagte er mir, der Grund für meine Rückenschmerzen liege daran, dass mein rechtes Bein fast einen Zentimeter kürzer sei als mein linkes. Er kam zu dem Schluss, dass der Autounfall die Ursache für das kurze Bein war, weil ich nicht so geboren worden war. Der Chiropraktiker sagte mir, man könne nichts tun, außer eine Schuheinlage zu tragen, das ärgerte mich, aber ich hatte so starke Schmerzen, dass ich es tat. Ich trug sie ein paar Wochen lang, bis ich eines Tages so wütend darüber war, dass ich sie wegwarf. Zu diesem Zeitpunkt war ich Pastor in einer Gemeinde und wir erlebten viele Wunder. Ich kam zu dem Schluss, dass das Leben, das aus mir in andere fließt, auch für mich da ist. Als ich eines Tages draußen saß und ein Buch las, schaute ich auf mein Bein hinunter, legte meine Hand auf mein Bein und ließ im Glauben das Leben Gottes in das Bein fließen und befahl ihm zu wachsen. Ohne groß darüber nachzudenken, las ich weiter. Etwa 2 Wochen später saß ich draußen an der gleichen Stelle und las wieder ein Buch und schaute auf mein Bein hinunter. Ich erkannte, dass ich schon seit geraumer Zeit keine Schmerzen mehr gehabt hatte. Dann stellte ich fest, dass mein rechtes Bein genauso lang war wie mein linkes. Und weißt du was? Ich habe nie wieder Schmerzen gehabt, weil das Leben Gottes mein Bein wachsen ließ. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Weil Gott ein guter Gott ist. Selbst wenn wir sündigen und nicht auf die Führung des Heiligen Geistes hören, ist Gott nicht nur barmherzig und vergibt uns, sondern das Leben Gottes ist immer noch in uns, um uns von den Dingen zu heilen, die aus unserer Dummheit resultieren. Ich konnte bei diesem Unfall niemandem außer mir die Schuld geben, aber ich danke Gott für meine Vereinigung mit Christus, dass selbst nach meinem Fehler noch heilende Kraft aus mir und in meinen Körper fließen konnte. Gott will uns vor Unfällen und Verletzungen schützen, auch vor Verletzungen beim Sport und bei der Arbeit. Ich liebe es, Sport zu treiben und zu trainieren. Es macht nicht nur Spaß, sondern ist auch ein toller Stressabbau und notwendig, um in Form zu bleiben und den Tempel Gottes zu pflegen. Es ist schon oft vorgekommen, dass ich etwas tun wollte und die leise Stimme in mir sagte, tu das nicht. Einmal verausgabte ich mich beim Trainieren der Schultern mit Gewichten so ziemlich. Als ich die Arme gerade einmal wieder anheben wollte, hatte ich den inneren Impuls, aufzuhören. Ich machte trotzdem weiter und hob sie. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe mir einen kleinen Riss in der Rotatorenmanschette zugezogen. Jetzt frage ich dich, hat sich der Satan an meinem Körper zu schaffen gemacht? Nein, das war meine Dummheit, weil ich nicht auf den Heiligen Geist gehört habe. Ein anderes Mal war in der Zeit, als ich einen Stall für einige unserer Pferde baute. Als ich mit der Dacheindeckung begonnen hatte, war der Winter bereits eingebrochen. An diesem Morgen wollte ich das Dach fertigstellen, aber ich hatte die innere Eingebung, dass ich bis zum nächsten Tag warten sollte. Aber wisst ihr, was ich tat? Mein Sturkopf gehorchte nicht und kletterte bei eisigen Temperaturen auf das Dach. Ich war noch nicht einmal 5 Minuten dort, als meine Hände wie Eiszapfen wurden. Die Folge: Ich konnte meine Hände kaum noch spüren und schlug mir mit dem Hammer direkt auf den Daumen meiner linken Hand. Es tut schon weh, sich mit dem Hammer auf den Finger zu schlagen, aber wenn es dazu noch kalt ist, ist es noch viel schlimmer. Du kennst das vielleicht. Ich sage euch, es gab viele Momente, in denen Chad einfach stur und dumm war, aber jedes einzelne Mal hätte vermieden werden können, wenn ich auf den Heiligen Geist gehört hätte. Ich weiß, es klingt zu schön, um wahr zu sein, aber das ist die Güte Gottes. Er ist ein guter Gott und ein guter Vater und die Rettung, die er für uns bereitgestellt hat, ist absolut verblüffend. Selbst wenn du verletzt wurdest, ist das Leben Gottes in dir, um die Wunde zu heilen, den gebrochenen Knochen zu heilen, dein Gedächtnis zu reparieren oder was auch immer nötig ist, um dich wieder in Topform zu bringen. Vor vielen Jahren, als ich noch Pastor in Texas war, kamen ein Mann und seine Frau zu unserem Ostergottesdienst. Sie kamen während des Gottesdienstes herein und sagten, sie seien nur wegen eines Wunders da. Sie hatten von all den Heilungen gehört, die in unserer Gemeinde stattfanden, und kamen nun, um ihr Wunder zu bekommen. 5 Jahre zuvor hatte der Mann auf einem Dach gearbeitet und war durch eine morsche Decke gestürzt, dabei hatte er sich den Rücken gebrochen. Er war mehrfach operiert worden, aber es wurde nur noch schlimmer. Er war arbeitsunfähig, hatte stark zugenommen und konnte kaum noch gehen. Wisst ihr, was im Gottesdienst geschah? Gott hat ihn vollständig geheilt. Ich garantiere dir, dass der Heilige Geist dem Mann sagte: Tritt nicht dorthin, der Heilige Geist ist unser Führer im Leben, bei jedem Schritt und jeder Entscheidung. Er ist jede Minute eines jeden Tages bei uns. Wenn wir auf ihn hören, werden wir nie, ich wiederhole, nie einen Unfall haben. Gott hat uns so geschaffen, dass wir unantastbar sind, aber selbst in den Zeiten, in denen wir es zulassen, dass wir antastbar sind, ist Gott barmherzig zu uns, wenn wir uns an ihn wenden.